gleich daher. Ich bin's, höre mich an. In tiefem Schlaf liegt Hundi. Ich würd's im betäubenden Traum. Nee, die Nacht dir zum Heil. Heil, mach mich dein Name. Eine Waffe lass mich dir weihen. Und wenn du sie gewinnst, thank you. versah ich in dir fand ich, was je mir gefällt, littest du